Jupiter, die Entwicklungsstufen. Stufe 1, Hochstapelei, Maßlosigkeit, Größenwahn. Stufe 2, Anerkennungssucht, Selbstgerechtigkeit, Überheblichkeit, Völlerei. Stufe 3, egoistische Expansion, Übertreiben, Pauschalisierung, Angeberei, Elitedenken. Stufe 4, noch nicht tief genug gläubig, spirituelle Wichtigtuerei. Genusssucht, äußeres Wachstum. Stufe 5, inneres Wachstum, religiöse und spirituelle Entwicklung, geistige Expansion, Gerechtigkeitssinn, ein tieferer Sinn für das Wahre, das Ganze, Überzeugungskraft. Stufe 6, Synthese, Überblick, Lebensglück, Religio, Einsicht, Großzügigkeit, Weisheit. Stufe 7, Vertrauen, vollkommener Überblick, tiefster Sinn. Wenn alle anderen Prinzipien Wege in die Fülle darstellen, dann ist Jupiter die Erfüllung. Denn das ist wohl das offene Geheimnis. Niemand von uns geht es um die Ansammlung von äußeren Reichtümern, um den Bau des höchsten Wolkenkratzers und ganz genau betrachtet nicht mal um reiche Beziehungen. Wir streben unbewusst oder wach nach einem Leben, welches die Glorie unserer Seele widerspiegelt. Das Wort Glorie mutet für manche Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich etwas altmodisch oder religiös an. Übersetzt bedeutet es so viel wie Ehre, Ruhm. Und du kennst es vielleicht vom glorreichen Eroberer oder dem Glorienschein, dem Heiligenschein. In vielen christlichen Liturgien findest du den Spruch Gloria in excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe. Und genau darum geht es im Jupiter-Prinzip. Nicht um einen Gott irgendeiner Religion, sondern um jenen weiten, mächtigen, lichtdurchfluteten Raum ohne jede Grenze, den Menschen seit Tausenden von Jahren auf verschiedensten Wegen in sich finden und dann, weil sie seine Unbeschreiblichkeit noch nicht ertragen, eine erklärende Religion darum herum aufbauen. Du kannst diese im wahrsten Sinne des Wortes überirdisch schöne Kathedrale des Lichts als Christ, als Moslem, Hindu oder Atheist betreten. Um die Schwelle zu überschreiten, wirst du all diese Glaubenskleider ablegen müssen. Vielleicht betrittst du die Kathedrale durch die Tür einer spirituellen Praxis, durch die Betrachtung eines Sonnenuntergangs am Meer, die Besteigung eines stillen Bergriesen, durch die innige Verschmelzung mit deinem Geliebten im Sex oder bei der Geburt deines Kindes. Wir können die Erfahrung dieser inneren Großartigkeit nicht willentlich herbeiführen. Alles, was wir tun können, ist, uns an die Schwelle niederzusetzen und zu hoffen, dass wir genommen werden. Von was? Von etwas, was dich in diesem Moment all deine kleinlichen Sorgen und Begierden sofort vergessen lässt. Wenn du die Schwelle überschreitest, fällt dein kleines, verletzbares, vom Mangel gebeuteltes Ich sanft von dir ab. Und du kommst mit etwas in Kontakt, was viel, viel größer ist als dein Ego. Egal wie sehr du es aufbläst, je sein wird. Wenn du stillhältst, dann wirst du genommen. Und für einen kurzen Augenblick, der sich wie eine glückselige Ewigkeit anfühlen kann, gibt es kein kleines Ich mehr. Nur noch Weite und Licht. Diese Erfahrung kann majestätisch und ekstatisch, aber auch sehr, sehr leise und zart zu dir kommen. So still, dass wir es in unserem so lauten, so viel beschäftigten Alltag leider oft nicht mehr mitbekommen, wenn die Tür zu dieser Glorie gerade weit einladend offen steht. Vielleicht kannst du mit meiner Beschreibung dieser inneren Erfahrung sofort etwas anfangen. Vielleicht hörst du mir aber skeptisch zu und denkst, ey, was hat der Lindner da genommen? Ich bin mir sehr sicher, dass auch du schon Momente erlebt hast, in denen du etwas erfahren hast, was viel, viel, viel größer war als du. Wir interpretieren diese Erlebnisse je nach Reifegrad und unserem Glaubenskorsett eben nur sehr verschieden. Ken Wilber hat es in dem Buch Integrale Spiritualität, hervorragend beschrieben. Der Raum des Absoluten existiert immer. Wir entwickeln uns in ihm und aus ihm heraus. Seitdem es uns Menschen gibt, haben wir auch diesen Raum erfahren. Manchmal per Zufall. Vielleicht ausgelöst durch pure Schöpfung und eine Periode des Hungerns. Oft initiiert durch spirituelle Rituale. Eines, sehr wahrscheinlich das älteste, habe ich hier schon ein paar Mal erwähnt, ist Trance-Tanz. Lange vor allen organisierten Religionen fanden Menschen mit Hilfe von Trommeln und rhythmischen Bewegungen einen Weg in diese innere Kathedrale und die damit verbundene Ekstase. Wann hast du das letzte Mal Ekstase erfahren? Und was löst dieses Wort in dir aus? Vertrautheit und Freude oder Skepsis und Befremden? Der Mensch braucht Ekstase, um ein würdevolles, möglichst freies Leben zu führen. Ekstase ist kein seltsames Phänomen für ein paar religiöse Spinner. Ekstase ist ein natürliches Elixier der Erinnerung an unsere wahre Größe. Das Wort Ekstase bedeutet so viel wie aus dir heraustreten. In Ekstase treten wir aus unserem kleinen, ängstlichen, von allem getrennten Ich aus und erfahren das, was ich die Seele nenne. Und die Christen den Funken Gottes und die Hindus Atman und die nordamerikanischen Schamanen den Great Spirit. Wenn du Atheist bist, erklärst du es dir halt mit Neurotransmittern. Und wer hat denn nun recht? Jeder ein bisschen und keiner wirklich. Die Erfahrung jener inneren Weite ist für den Verstand so überwältigend, dass wir natürlich versuchen, sie auf dem Rückweg in die normale Welt einzuordnen. Und dafür nutzen wir dann unsere gegenwärtigen Glaubenssysteme. Mir ist es an der Stelle ehrlich gesagt egal, wie du das interpretierst. Mir ist es wichtig, in diesem Kapitel darauf hinzuweisen, wie essentiell die regelmäßige Erfahrung von Ekstase für ein erfülltes Leben ist. Für unsere körperliche, geistige und seelische Gesundheit. Deshalb bieten wir zum Beispiel in unseren Seminaren Trance-Tanz in einer zeitgemäßen Form an. Der Vorteil liegt auf der Hand. Tanzen kann jeder, egal an was er glaubt. Außerdem kann ich jedem materialistisch orientierten Skeptiker genau erklären, was beim Tanzen zu ganz bestimmten Rhythmen in seinem Gehirn passiert, welche Gehirnfrequenzen stimuliert und welche Neurotransmitter ausgeschüttet werden und zu welchen Phänomenen dies führen kann. Die erstaunliche Aktivierung von Selbstheilungskräften, die Auflösung emotionaler Blockaden, wahre kreative Explosionen und vor allen Dingen die Rückerinnerung an unsere wahre Größe. Wenn ich die Musik auflege, kann ich es von außen sehen, wenn es einen der Tanzenden küsst. Auch wenn es seltsam klingt, es ist tatsächlich, als wenn Menschen von innen heraus leuchten, wenn sie von Ekstase durchflutet werden. Manche Körper stehen dabei ganz still, andere breiten ihre Arme aus wie Adler, die zum Flug ansetzen. Nach so einem Tanz will meistens erst einmal niemand sprechen, die Worte fehlen. Doch in den Augen der Menschen siehst du, dass sie sich an etwas erinnert haben.